und habe dann meine Arbeit weitergemacht und wir haben dann oft Nachrichten gehört in diesen Maitagen. Und es ging tatsächlich wieder Schlag auf Schlag. Und da war ich dann sicher, dass wir in ein paar Wochen wieder zu Hause sein würden. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.